1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer dienstags eine freie Runde, eine offene Themensendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Steffi und die ist 23. Guten Morgen. Hallo. Steffi, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also es geht um meinen Vater. Ich habe deinen Kollegen schon gesagt, dass ich gar nicht so genau weiß, warum ich eigentlich jetzt anrufe. Mhm. Ich wollte einfach mal erzählen, was so passiert ist. Ja, es geht um den Vater. Genau. Ja, was ist da los? Ja, also mein Vater hatte Freitagmorgen einen sehr schlimmen Herzinfarkt. Mhm. Und liegt jetzt quasi noch... es ist noch nicht raus, ob er überlebt. Letzten Freitag. Genau, ja. Also Donnerstagnacht, aber Freitagmorgen ist es halt entdeckt worden. Ja. Wer und wie, wer hat es entdeckt? Wie hat man es entdeckt? Also mein Vater hatte Freitagmorgen durch Zufall einen Termin zum Blutabnehmen bei seinem Hausarzt. Ja. Und da ist er auch noch hingefahren. Ach so, das konnte er noch. Ja, also er hatte wohl keine Schmerzen, es ging ihm zwar nicht gut, aber er hat halt, wir haben alle nicht gewusst, was es ist. Mhm. Ja, und er ist dann noch hingefahren und die haben halt gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht, wir rufen besser den Notarzt. Mhm. Und dann ist er direkt ins Krankenhaus gefahren worden. Mhm. Und die haben halt dann diagnostiziert, dass also eine seiner Gefäße, ich weiß nicht genau, wie das heißt, da ums Herz, das eine halt zu 100% geschlossen war und die andere zu 90%. Ach du lieber Gott. Ja, die haben ihm dann... Heißt das, dass es in der Nacht vorher schon einen Herzinfarkt gegeben hat oder stand er? Ja, einen ganz schweren Herzinfarkt. Ach so. Das wusste da nur keiner genau. Die haben ihm dann also da direkt 2 Stents gelegt. Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, dass man dann nicht mehr zum Arzt gehen kann, was dein Vater offensichtlich noch konnte. Ja, wir wissen auch nicht, wie er das gemacht hat. Mhm. Also, dass er da, also auf jeden Fall haben die dann im ersten Krankenhaus ihm so 2 Stents gelegt und wir haben da stundenlang gewartet und dann kam halt der Arzt hoch und sagte auch, sie warten hier noch, dabei ist ihr Vater schon längst nicht mehr hier und wir so, ja, wie, wo ist er denn? Und da hatten die den direkt in die Uniklinik hier in Bonn gefahren und direkt also zum Notoperieren, weil die haben halt ganz klar gesagt, wäre er nicht zum Arzt gegangen an dem Morgen, wäre er am Mittag schon tot gewesen. Mhm. Wie geht es ihm heute? Ja, also er ist dann am Freitag operiert worden und der Arzt hat uns da auch ganz klar dann gesagt, dass er nicht damit rechnet, dass er die OP überlebt. Das hat er gesagt? Und, ja, das hat er uns ganz klar so gesagt, weil halt normalerweise darf man nach so einem schweren Infarkt nicht operieren, aber wenn sie nicht notoperieren, dann stirbt er in jedem Fall. Mhm. Also die Überlebenschancen waren extrem gering? Ja, genau. Und er liegt jetzt halt im künstlichen Koma, damit, also er ist... versorgt, er hat mindestens 20 Geräte sind an ihm angeschlossen und sie wissen halt nicht, ob er durchkommt. Sie hoffen halt und er ist gerade mal 55, sie gehen davon, also sie hoffen, dass er noch Reserven hat, aber man weiß halt nichts. Wenn er das jetzt übersteht, was wir natürlich alle sehr hoffen für dich und für deine Familie, könnte er dann wieder ganz gesund werden? Oder bleibt von diesem Eingriff irgendwie ein Schaden zurück? Die haben da noch nicht wirklich was zu gesagt, weil sie jetzt halt erstmal überhaupt hoffen, dass er durchkommt. Ja, ja, natürlich, und, ja. Also es ist ja nichts mit dem Gehirn oder so. Jetzt ist halt das Problem, dass die Beine nicht richtig durchblutet werden, durch diese Lungenmaschine, die er da angeschlossen hat. Das muss man alles sehen. Jetzt hat er noch irgendeinen Infekt im Körper, wo sie noch nicht wissen, was das ist. Die wissen halt im Moment noch gar nichts. Also die Situation ist ausgesprochen ernst für deinen Papa. Ja. Und euch hat es völlig überraschend getroffen, die Familie. Ja. Wie viele Kinder seid ihr? Also wie viele Geschwister hast du? 3 habe ich. 3? Hm. Ja. Und deine Mama und dein Papa leben zusammen? Ja. Ja. Wie geht deine Mutter damit um, mit dem Zustand jetzt? Ja, ganz schlimm. Ja. Sie wird doch kaum damit fertig. Sie fährt ein paar Stunden mit hin jeden Tag, aber. Mhm. Bist für du die denn? Ist kaum aushaltbar. Ja. Bist du denn jetzt auch jeden Tag da gewesen? Ja, ich fahre halt, wir dürfen von 14 bis 20 Uhr hin. Mhm. Und ich fahre halt um 14 Uhr hin mit meiner Mutter, dann bleibt sie ein paar Stunden mit da, dann bringe ich sie nach Hause und fahre dann halt, bis sie mich abends wieder rausschmeißen, nochmal hin. Das ist ja auch ein sehr schlimmer Anblick, wenn man einen geliebten Menschen in einer solchen Intensivstation liegen sieht mit diesen 50.000 Schläuchen und Kabeln und alles Mögliche. Ja. Allein das ist schon schrecklich zu sehen. Ja, aber ich habe es ihm am Freitag, bevor er eingeschlafen ist, versprochen, dass ich da sein werde, wann auch immer ich kann. Bevor er eingeschlafen ist, sagst du, da war ihm der Ernst der Situation klar? Ich weiß nicht, was sie ihm genau gesagt haben. Er hat, also der Arzt hat uns kurz mit rausgenommen und dann sind wir nochmal mit rein. Und dann hat er mich nur gefragt, was hat der Arzt mit euch geredet? Und dann habe ich nur gesagt, ja, wir mussten nur irgendwas ausfüllen, um ihn halt zu beruhigen. Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, oder haben sie euch gesagt, wie schlimm es ist? Und dann habe ich gesagt, nee, das wussten wir alle schon, so das so ein bisschen runtergespielt. Also ich denke schon, dass er weiß, was los war. Ja, wenn er das schon so sagt, wird er das gewusst haben. Ja. Das heißt, jetzt liegt er und kämpft. Und kämpft um sein Leben. Ja, er kämpft. Also die Ärzte haben heute gesagt, dass es wirklich ein Wunder ist, dass er überhaupt noch lebt jetzt, dass er das gepackt hat. Man ist dann ja auch in ständiger Angst, du bist jetzt zu Hause wahrscheinlich, dass das Telefon klingelt oder dass man eine Information, eine Nachricht vom Krankenhaus kriegt. Ja, also ich rufe alle paar Stunden an. Ich habe jetzt vor einer halben Stunde nochmal angerufen und dann haben die halt gesagt, dass noch nichts verändert ist. Die versuchen jetzt halt so nach und nach die Medikamente so ein bisschen zurückzuziehen. Aber im Moment gibt es halt noch nicht wirklich viel Neues. Das ist ein künstliches Koma, in dem er liegt. Man weiß auch nicht, wann man ihn da rausholen kann. Nee. Also das wird, sie haben gesagt, dass wenn er gesund wird, dass das auf jeden Fall noch sehr, sehr lange dauern wird. Und dass wir Geduld haben müssen und alles, was wir machen können, ist halt ganz fest dran glauben, dass er schafft. Ja, ganz fest dran glauben, dass er schafft. Da sein. Man sagt ich ja weiß immer, nicht, ob er es mitkriegt, aber ich... Man sagt, viele sagen ja, dass Menschen, die im Kummer liegen, durchaus irgendwie mitbekommen, dass Angehörige da sind. Insofern sollte man das schon machen. Das gibt ja auch dem Kranken Kraft und Mut, sich zu behaupten und zu kämpfen. Ich hoffe. Wann gehst du morgen wieder hin? Ja, um 14 Uhr direkt. Also so früh wie es geht. Mensch, Steffi, dann halte ich aber deine Familie und deinem Papa und dir und euch allen drücke ich die Daumen, dass er schafft und dass er den Kampf gewinnt. Vielen Dank. Und ich wollte alle, die da draußen jetzt zuhören, bitten, für meinen Vater zu beten, dass er schafft. Ja. Ich glaube, alle drücken jetzt die Daumen und alle sind auf eurer Seite und hoffen, dass dein Papa wieder gesund wird und dass er jetzt die schweren Tage übersteht. Vielen Dank. Liebe Steffi, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt, oder mailt uns domian@wdr.de. Manuela ist hier. Manuela ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Manuela. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, also ich rufe an, weil ich seit einer Woche etwa weiß, dass ich Brustkrebs habe. Und die Woche muss ich auch noch ins Krankenhaus, OP und so. Ja, und seitdem spielt mein Freund einigermaßen verrückt. Ist aggressiv und sucht Streit. Und weil er jetzt auf einmal nicht mehr die erste Geige spielt, er hat selber einen Krankheitshintergrund und hat bislang die erste Geige im Grunde gespielt. Weil man hat sich viel um ihn gekümmert, ich oder auch seine Mutter und so. Wie lange seid ihr schon zusammen? 5,5 Jahre jetzt. 5,5 Jahre? Ja. Und das war bisher gut? Ja, im Großen und Ganzen, ja. Bis auf die kleinen normalen Dinge. Sag mal, und jetzt kriegst du so eine Hammerdiagnose, du hast Brustkrebs und dann spielt er verrückt? Ja, naja, fühlt sich dadurch zurückgesetzt und nicht mehr beachtet. Und weil es sich jetzt um dich dreht? Ja, genau, weil ich natürlich jetzt in Gedanken bei mir bin mehr und ja, er dadurch auch so ein bisschen zurücksteht. Er wurde immer sehr verwöhnt und alles. Was heißt denn, er spielt verrückt? Was macht er konkret? Dass er aggressiv wird und laut wird, Sachen manchmal durch die Gegend schmeißt. Und also gerade in der Situation, wo du eigentlich Hilfe brauchtest, Unterstützung, macht er genau das Gegenteil. Ja, genau. Lass uns vorab noch weiter über dich sprechen, Manuela. Wie ist die Diagnose genau? Wie ernst ist es? Ja, also es ist ein bösartiger Tumor in der rechten Brust und der muss, wie gesagt, Freitag entfernt werden. Lymphdrüsengewebe auch, um zu testen, ob es schon gestreut hat. Ne, und dann wird das entfernt und dann muss ich weitersehen. Wird der Tumor entfernt oder die Brust ganz? Nur die Ärzte wollen versuchen, die Brust zu erhalten und nur die zwei kleinen Tumore zu entfernen. Wie empfindest du das denn jetzt? Du hast eine ernste Erkrankung, die unter Umständen dich noch eine ganze Weile beschäftigen kann und dein Freund ist jetzt so. Wie empfindest du das? Belastend und enttäuschend. Was sagst du zu ihm? Ich versuche ihm das auch so zu vermitteln und dass mich das sehr bewegt und kränkt, weil ich ja auch immer für ihn da war. Ja, klar. In seiner Zeit, wo er jetzt mit sich zu tun hatte, durch seine Krankheit und alles. Ist er denn jetzt wieder relativ fit und gesund? Bei ihm läuft jetzt ein Rentenantrag. Also, weil er, wie gesagt, Asthma und Kopf-D hat. Ach so. Und naja, und da unterstütze ich ihn auch nach Kräften. Ja. Weißt du, haben dir die Mediziner schon gesagt, wie das dann weitergeht? Du wirst operiert, gibt es dann eine Chemotherapie, eine Bestrahlung oder was macht man danach? Also erstmal ist angesagt, wenn er es nicht gestreut hat, dann wird nur bestrahlt, etwa 6 Wochen lang. Mhm. Und dann muss ich halt diese 5 Jahre abwarten, die so angesetzt sind, ob dann Krebs wiederkommt oder nicht. Was ist denn für dich jetzt schlimmer, der Schock, ich habe Brustkrebs oder der Schock, mein Freund steht nicht zu mir, obwohl ich so eine schwere Erkrankung habe? Ja, eher das Zweite, dass er nicht so ganz voll zu mir steht. Ich meine, ich habe mich ja schon öfter mit dem Thema Krebs beschäftigt, weil ich so eine Fälle schon in der Familie hatte, väterlicherseits, aber... Wenn du dann entsprechend auf ihn reagierst und dich gekränkt zeigst, ist er ein bisschen einsichtig und entschuldigt sich dann vielleicht auch mal über... Na, er zeigt sich dann einsichtig. Die richtigen Worte für eine Entschuldigung findet er vielleicht nicht richtig. Er versucht es dann durch Verhalten wieder gut zu machen. Aber es ist halt trotzdem jedes Mal sehr schockierend. Und wenn du den mal richtig zur Brust nimmst und sagst, pass mal auf, lieber Mann, ich habe eine schwerste Erkrankung und in der Regel ist es so, dass dann der nächste Mensch aber wie eine Eins neben ihm steht, was wird er dann sagen? Na, da stimmt er mir dann wiederum zu, meinen Worten, die ich ihm sage, so in der Art. Ja, aber weiter kommt dann im Grunde nichts. Wie erklärst du dir das? Du sagst, weil er jetzt nicht mehr Nummer Eins ist, aber ist es so einfach zu erklären? Ja, ich denke schon. Weil, wie gesagt, es war lange Jahre so, dass er wirklich dadurch die Nummer Eins nicht nur bei mir war, sondern auch in seiner Familie und alles. Oder kann es ganz einfach sein, dass er auch so geschockt ist und damit nicht umgehen kann? Das habe ich mir insgeheim auch schon gedacht, dass er vielleicht nicht ganz klarkommt damit. Dass er Angst hat, dass er einfach Angst hat, so durcheinander ist, dass er jetzt völlig falsch reagiert und es ihm vielleicht in seinem tiefen Leid tut. Ja, ich frage es mal so. Der Gedanke ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Bist du denn so eine Freundin, Frau, ihr seid ja nicht verheiratet, so eine Freundin, so eine Frau in einer solchen Beziehung, die ihren Partner auch sehr, sehr, sehr verhätschelt und vertätschelt hat die ganzen Jahre? Ja, irgendwie schon. Ah, ja. Ja. Also, er stand da wirklich im Mittelpunkt. Auf jeden Fall, Schwer zu sagen von außen. Es kann auch eine Mischung aus beidem sein, dass er plötzlich merkt, dass er nicht mehr die Nummer Eins ist, sondern deine Erkrankung und die Sorge um die Erkrankung. Kann aber auch sein, dass er so geschockt ist und damit nicht umgehen kann. Wie alt ist er? Er wird jetzt 43. Das ist ein bisschen jünger als ich. Manuela, ich glaube, ich würde da auch einmal mal sehr, sehr heftig und gekränkt reagieren. Aber so ganz heftig, dass der wirklich merkt, wie ernst es dir ist. Ja. Vielleicht kapiert er noch gar nicht so richtig, was er da macht. Ich glaube schon. Du glaubst schon, dass er es kapiert? Also ich glaube schon, dass es dann so ist, wenn ich ihm das vielleicht nochmal so ganz direkt sagen würde. Ja, wenn du bisher immer so eine Freundliche warst und hast ihm alles um die Nase gepinselt, dann erlebt der dich ja auch ganz anders, wenn du jetzt mal quasi richtig auf den Tisch haust und sagst, pass mal auf, ich erwarte von dir Hilfe und Unterstützung. Ich werde nächste Woche operiert. Ich will nicht mit dir auch noch Probleme haben. Wenn du mein Freund bist und mich liebst, dann steh zu mir und reiß dich zusammen, wenn du auch mit der Nachricht jetzt nicht umgehen kannst. Das kann man von einem so erwachsenen Mann fordern. Auf jeden Fall. Ja. Weißt du, so ein Verhalten, will ich dir sagen, würde, wenn das sich über einen längeren Zeitpunkt hinzieht, würde für mich ein Trennungsgrund bedeuten. Ja, das habe ich auch schon mal erwähnt in dem Zusammenhang. Weil das ist so verletzend und so indiskutabel letztendlich. Gerade jetzt müsste er ja bei dir sein. Ja, eigentlich schon, natürlich. Ja. Mhm. Also hau auf den Tisch und mach ihm das klar. Mhm. Und wenn es dann immer noch anders ist, dann musst du für dich irgendwann eine Entscheidung treffen, Manuela. Ja. Ja. Dann muss ich irgendeinen Weg finden. Ne? So, aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute für die OP. Dankeschön. Und die große Hoffnung, dass es dann damit auch getan ist. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Alles Liebe. Okay, Manuela. Schönen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema: Vor mir ekeln sich alle. Gibt es unter euch Leute, die das sagen? Die sagen, ich werde gemieden von den Leuten, weil ihr vielleicht eine bestimmte Erkrankung habt und ihr meint, dass sich viele Leute vor euch ekeln. Oder weil ihr euch vielleicht merkwürdig, weil ihr merkwürdiges Benehmen habt. Oder vielleicht habt ihr auch einen merkwürdigen, ungewöhnlichen Job, wo sich alle ekeln. Vielleicht seid ihr Totengräber oder Bestatter. Das ist ja auch oftmals so, wo andere sich dann abwenden und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Vielleicht leidet ihr aber auch unter wahnsinnigem Körpergeruch und stinkt und deshalb ekeln sich alle Leute und wenden sich von euch ab. Vielleicht habt ihr auch Probleme mit den Zähnen, habt eine Zahnphobie und habt Angst, zum Zahnarzt zu gehen und entsprechend riecht das Ganze. Also, vor mir ekeln sich alle. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, so ihr euch betroffen fühlt, dann meldet euch. Gerne ab 0 Uhr morgen, gerne auch während der Sendung und mailen domian@wdr.de. Vor mir ekeln sich alle. Jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht heute und herzlich willkommen sage ich zu Andreas. Und Andreas ist 48. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Andreas, grüß dich. Um was geht's? Ja, ich leide seit 1993 an einer Refluxkrankheit. Das heißt, ich habe ständig Sodbrennen. Ja, und das lässt mich alles nicht schlafen die ganze Nacht über. Ja, weil ich jetzt auch gerade wieder 3 Stunden geschlafen habe. Gestern habe ich mich bei euch mal gemeldet gehabt. Da habe ich 2 Stunden geschlafen, war seitdem wach bis heute Abend 8 Uhr. Du hast ständig Sodbrennen und ständig? Ja, immer diesen Reflux habe ich, ja. Das heißt also, die Magensäure, die läuft mir jetzt schon mittlerweile bis in den Bronchien rein. Wow. Dadurch muss ich... Aber ich war als medizinischer Laie, weiß ich, dass da irgend so eine Klappe auf dem Magen ist. Ja, da ist... mit mir ist die ja nicht mehr richtig da. Ja, und ich darf die nicht gesetzt bekommen. Man könnte mir die künstlich einsetzen. Mhm. Ich war jetzt vor 14 Tagen nochmal im Krankenhaus zur Untersuchung. Ich darf die nicht eingesetzt bekommen, weil sich hinter der ganzen Geschichte also eine Vorstufe von Krebs entwickelt. Und wo ist die, wie nennt man eigentlich diese Klappe? Ich sage immer Magenklappe. Magenklappe, okay, ich glaube, so ist es auch die volkstümliche Bezeichnung. Ja, wo ist denn deine Magenklappe? Bitte? Wo ist denn deine Magenklappe geblieben? Ja, die ist irgendwann, wird die sich mal wohl aufgelöst haben, weil ich, auch in den sehr jungen Jahren immer sehr scharf gegessen habe. Ja. Obwohl die sagen, das wäre nicht der Fall. Ja. Ja, und die ist instabil, also die ist labil. Die flackert vor sich dahin eben halt. Mhm. Ich habe gerade aufgerufen zu unserem Thema morgen und auch so ein paar Beispiele genannt. Ist das bei dir verbunden auch damit, dass du sehr starken Mundgeruch hast, der aus dem Magen hochsteigt? Ja, das ist dann eben halt so stark, dass du, vor sich selber auch manchmal ekelst. Du meinst, oder du stinkst nach Alkohol, wo die Leute meinen, hast du getrunken? Mhm. Ich sage, ich habe nicht getrunken. Also ich merke das dann selber, richtig fauligen Geschmack ist das dann eben halt dann auch im Magen. Ne? Das ist auch für andere unangenehm und für mich persönlich selber auch. Lebst du alleine? Nein, ich habe eine Freundin, mit der ich schon 3 Jahre zusammen bin. Ja. Ja, aber wir haben 2 getrennte Wohnungen und momentan ist das eben halt auch so besser so, weil ich auch sehr aggressiv geworden bin. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ja, die Erkrankung ist erstmalig seit 1993 aufgetreten. Ach so, lange schon. Ja, aber seit 2,5 Jahren hat man mal diagnostiziert, das nennt sich jetzt Short Barrett Muskosa. Mhm. So, das ist also die Vorstufe, dass ich dann irgendwann Krebs davon entwickeln werde. Und das ist auch, sage ich mal, vielleicht der Hintergrund wegen meiner Schlafstörung und auch, weil ich mir das Essen, wenn ich mich, sagen wir mal, stark drücke, ja, da kommt mir das Essen, weil ich 4 Stunden vorher gegessen habe, kommt mir rausgeschossen. Mhm. So, ich habe mir schon den Teppich dadurch versaut, Sachen versaut. Also du musst dich quasi übergeben, obwohl du dich gar nicht übergeben willst. Es kommt ja einfach so hochgeworden. Ja, da kommt durch den Mund und durch die Nase, kommt das dann geschossen, der Brei, dann eben halt die Säure. Ne? Ja, und eben halt, ja, und jeder Arzt sagt, ja, müssen sie eben halt mit leben. Und die Tabletten, die ich bekomme, die helfen ja mittlerweile auch gar nicht. Ja, Moment, das wollte ich ja fragen. Die Ärzte sagen, damit muss man leben? Ja, die Ärzte sagen, ich muss damit leben, weil ich wollte mich ja operieren lassen, nur die sagen, machen wir nicht. Wenn wir da die künstliche Magenklappe setzen würden, dann würde zwar die Magensäure nicht mehr hochkommen, aber, jetzt kommt nämlich das Aber, wir würden nie entdecken, wenn sich hinter dieser künstlich gelegten Magenklappe Krebs entwickelt. Also heißt das... Also im Moment hat sich da noch nichts entwickelt. Nö, lebt weiter damit. Ja. Ja, das ist aber eine schlimme und unangenehme Perspektive. Ja. Können denn dadurch nicht auch noch andere Krankheiten in der Speiseröhre zum Beispiel? Ja, die Speiseröhre, die war schon mal so verätzt gewesen, dann konnte ich überhaupt gar nicht mehr Nahrung und Flüssigkeit zu mir nehmen, über zwei Wochen. Ja, also schon zu mir nehmen, aber immer breiförmig oder halt Wasser, dass der richtig stoppte. Man merkt im Brustbrei, das Wasser lief nicht mehr runter. So, und dann darauf, also das war ja vor 3 Jahren, wo das zu stark war, ja, da fing das an zu bluten, weil die Speiseröhre verätzt war. Mhm. Ja, und eben halt jetzt akut ist das so, dass die Magensäure mir nachts, wenn ich nicht hoch genug liege, ich schlafe fast sitzend, dass mir die Magensäure dann erst halt in den Bronchien reinläuft und die Bronchien dann zusätzlich noch dann verätzt. Dadurch muss ich auch Asthmaspray und Pulver. Das heißt, das tut dann sehr weh und brennt? Ja, das brennt. Du hast immer Druck auf. Und immer brennt im Hals. Ja, ja. Kloßgefühl im Hals. Immer. Das heißt, du musst wirklich darauf achten, dass du fast im Sitzen schläfst. Ja. Du kannst nichts machen, wo sich der ganze Körper mal so rumdreht. Nein. Also Karussell fahren auf der Kirmes und so, wo sich... Das ist absolut... Das geht nicht mehr. Das mach ich nicht. Dann kommt dann nämlich eventuell rausgeschossen. Das will ich nicht. Bist und dann habe ich direkt das Unternehmen im Halse. Dann. Ja, ja, ja. Kannst du denn ganz normal essen oder musst du dich nahrungsmäßig auch irgendwie umstellen? Also die sagen, also Fett essen, das ist schon mal bei mir Tabu. Mhm. Dadurch habe ich auch manchmal Gewichtsreduzierung innerhalb von 2 Wochen. Dann nehme ich dann 7 Kilo ab. Mhm. Ja, dann wiederum gibt es aber Phase, dann kann ich essen. Also, was ich will, dann habe ich keine Probleme, aber krieg 2 Tage später Probleme. Zum Beispiel, ich esse heute eine Banane. Oh, ich freue mich, kann man endlich mal eine Banane und Apfel essen. Mhm. Am nächsten Tag Banane und Apfel und krieg davon Sodbrennen. Mhm. Ja, oder Milch von Milch, wo andere sagen, oh, wenn du mal Probleme hast, trink Milch. Das geht auch nicht, da krieg ich Sodbrennen von. Also, ja oder Cola und sowas. Weißt du, das ist Tabu für mich und sowas. Ja, ich bin immer so skeptisch, wenn ich so höre, dass Ärzte sagen, damit müssen sie leben. Hast du dich damit bei mehreren schon kundig gemacht? Oder ist das die Aussage jetzt eines Arztes, eines Krankenhauses? Nein, ich war einmal in Düsseldorf im evangelischen Krankenhaus, da hat man mir gesagt, aufgrund dieses Barrett-Short-Syndrom, also soll ich, die setzen mir die Magenklappe nicht. Jetzt bin ich schon seit Januar am Krankenfeiern. Mhm. War ich auch schon in mehreren Krankenhäusern, in 2 Krankenhäusern gewesen und die haben mir dasselbe gesagt, wir machen es nicht. Ah, ja. Ja, und jetzt, dadurch auch. Das heißt dann wirklich, dass man sich damit arrangieren muss. Ja, die Lebensqualität ist vor allen Dingen auch ganz schön in Kapitel runtergegangen jetzt. Du kannst auch nicht arbeiten zurzeit? Nein, ich habe jetzt ab 10. den Monat habe ich dann wieder eine Eingliederung, wenn ich von mir aus auch sage, ich will jetzt wieder, weil ich momentan, sag immer, ich kriege hier Drogen. Ja, die auch mein Körper so, diese Aggression, die ich bekommen habe, die sind so runtersetzt. Das ist, weiß ich nicht, Fluxan und dann hier Diazepren zum Schlafen und Valporat. Mhm. Also das ist eine richtige Drogenmischung, was ich hier kriege. Also ein richtiger Cocktail. Ja, Cocktail. Ja, aber... Was machst du denn beruflich? Ich arbeite, ja, jetzt sollen wieder 1000 Leute zu im Schlacht, ja, bei uns in Duisburg. Aber ist egal, ich stehe dazu. Wo? Ich hab's nicht verstanden. Wo? Im Schlacht? Im Stahlwerk. Ach, im Stahlwerk, ja, das ist nichts Schlimmes im Stahlwerk. Ja, aber 1000 Leute hören die Sendung wieder mit jetzt. Ach so. Naja, gut, das ist ja keine Schande, auch diese Erkrankung auch zu haben. Also das ist auch keine Schande. Nein, wirklich nicht. Ich stehe dazu. Mensch, Andreas, und die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin leidet jetzt auch darunter, weil du aggressiver geworden bist. Ja, ich bin aggressiv geworden und sie meint auch, dass, führt von diesen Tabletten her. Vielleicht, kann ja sein. Ja, weil ich sag mal, aufbrausen bis für jede Kleinigkeit. Ja. Gehe in die Luft oder schimpfe über andere. Diese Tabletten, haben die Allgemeinmediziner dir verschrieben oder warst du beim Psychiater? Nein, meine, war eine Psychiaterin, aber dann habe ich sie auch mal drauf angesprochen. Ich sage, warum bekomme ich hier Tabletten, Leute, die für epileptische Anfälle sowas haben? Ja, nehmen Sie die mal erstmal, werden wir mal sehen, was da rauskommt. Na gut, aber wenn du dich nicht gut dabei fühlst und... Ja, dann lasse ich die sowieso weg. Ja, wäre vielleicht eine andere Beratung auch nicht schlecht. Auf jeden Fall solltest du gleich mit meiner Psychologin mal reden, was die meint und wohin die dich noch verweisen könnte. Ja, das wäre nämlich ganz gut, weil ich weiß nämlich nicht, welches Krankenhaus richtig dafür... Ich suche, die Krankenkasse kann mir nicht helfen. Ja. Ja, also wäre ich euch ganz dankbar, das wäre sehr super. Denn das wäre ja schlimm. Ich meine, diese Krankheit an sich ist ja schon sehr lästig und schlimm genug, wenn jetzt deine Beziehung dadurch auch noch kaputt ginge. Ja, das wäre sehr, sehr traurig. Nochmal zu dieser ästhetischen Sache gefragt. Wenn du hast eine Freundin und es gibt intime Situationen, schämst du dich da nicht, wenn das so stinkt aus der Speiseröhre? Es gibt schon seit einem halben Jahr keine Intimitäten mehr. Ach so. Naja, ich weiß nicht auch, das ist irgendwie der Körper, der... Nicht, dass ich nicht will, aber der blockiert irgendwie. Ne? Ja, hat man. Aber willst du überhaupt? Hat man dann überhaupt noch Bock, wenn man so angeschlagen ist? Momentan nicht. Ja, verstehe ich. Nee, momentan gucke ich zu, dass irgendwie mein eigener Körper Ruhe irgendwie findet. Ja, verstehe. Ja, ich meine, sie versteht das auch, aber irgendwann hat ja auch Lust. Klar. Andreas, jetzt werden wir dich zurückrufen und dich versuchen zu beraten. Vielleicht können wir dir ein paar gute Tipps noch geben. Ja, oder ein paar gute Krankenhäuser vielleicht, wir weil die spezialisiert sind. Ne? Wir gucken mal. Du legst auf und wirst von Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, okay. Alles ich Gute. Danke dir, ne? Sehr gerne, alles dann Gute. Viel Erfolg dann noch. Dankeschön. Ne? Auf dir alles Gute. Tschüss. Ne? Tschüss. Und weiter geht es mit der Charlotte. Und Charlotte ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Charlotte. Um was geht's? Ja, also es geht darum, dass ich wahnsinnig in meinen Lehrer verliebt bin. Eieieiei. Ja. In den Lehrer. Ja. Wie alt ist der Lehrer? Er ist 39. 39? Ja. Und er ist im Moment nicht mein Lehrer. Also ich habe ihn im Moment in keinem Fach mehr. Mhm. Ich werde aber mit ihm auf Kursfahrt fahren im Sommer. Da kommt er eben als Betreuer mit und das ist halt... Warum hast du dich in ihn verliebt? Darüber denke ich sehr oft. Ja, lass uns darüber sprechen. Ich glaube, am Anfang ist es eher das Gesamtbild gewesen, also seine Erscheinung. Er ist halt ein attraktiver Mann, groß, gut gebaut und einfach, er hat so was Dynamisches. Also er ist einfach noch mit so viel Elan dabei. Sportlehrer? Nein, Geschichtslehrer. Ja. Mhm. Und also er macht das auch richtig gut und ich weiß nicht, es hat mich einfach irgendwie umgehauen und später entwickelte sich das einfach... Ich meine, ich habe einfach was übrig für Männer, die reif und intelligent und... Wie lange läuft denn das jetzt schon, das Verliebtsein? Ja, am Anfang fand ich ihn halt nur toll, als ich ihn noch im Unterricht hatte. Das war vor 3 Jahren habe ich ihn das erste Mal bekommen. Und später, als ich dann richtig was für ihn entwickelt habe, konnte ich noch nicht mal seinem Unterricht richtig folgen und nicht mal richtig was dazu beitragen, weil ich auch einfach nicht getraut habe, was zu sagen. Ich hatte also wie lange verliebt er? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Ja, vielleicht. Ja. Weiß er von seinem Glück? Nee, also gar nichts. Ich habe ihm nichts gesagt, aber er könnte es ahnen. Weil du ihn immer so anhimmelst. Ja, und ich bin auch eigentlich eine recht lockere, coole Person, aber wenn er mit mir spricht, dann laufe ich rot an wie eine Tomate. Ganz furchtbar. Weißt du was über ihn? Hat er Familie? Hat er eine Freundin? Soweit ich weiß, nicht. Also ich bleib da ja auch immer am Ball und versuche meine Recherchen anzustellen diesbezüglich. Ich habe aber bisher noch nichts Spannendes rausgefunden. Wie lange bist du denn noch auf der Schule? Ich mache im nächsten Jahr Abitur. Mhm. Mhm. Aber du hast bisher auch nicht den Schritt gewagt, an ihn näher ranzugehen? Nein, also auf keinen Fall, weil ich mir auch einfach nicht vorstellen könnte, dass er sich echt für eine Schülerin interessieren könnte. Ja. Ich meine... Weil grundsätzlich ist das natürlich, er spielt ja mit seinem ganzen Berufsleben, mit seiner Karriere. Ja. Er darf sich ja nicht mal auf dich einlassen. Ja, das weißt du, ne? Das ist juristisch für ihn eine hochheikle Situation, ist ein Verhältnis mit einer Schülerin anzufangen. Das kann ihm seinen Posten, seine Zukunft kosten. Manchmal ist es eben schon so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass er sich für mich interessiert. Aber da kann man sich auch sehr viel einbilden, wenn man selbst verliebt genau, ist, ne? Das ist ja mein Problem. Ich habe einfach Angst, dass ich das so sehen will. Gibt's denn nicht nette Jungs bei dir in der Schule? Nee. Also, irgendwie so. Ich weiß nicht, ich kann einfach mit den Jungs in meinem Alter überhaupt nichts anfangen. Die müssen nicht 19 sein, dann vielleicht 22 oder so. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Auch noch zu jung. Ist das einfach so ein Komplex, keine Ahnung. Ich mag einfach Männer, die. Hast du denn schon eine Beziehung mal zu einem wesentlich älteren Mann gehabt? Nein. Nee, das ist eine richtige Beziehung. Hast du denn überhaupt schon mal eine Beziehung gehabt? Ja, das auf jeden Fall. Und da waren die Männer oder die Jungs eben auch ja so alt wie ich oder vielleicht 2 Jahre älter. Ja. So ist das nicht. Es ist halt mehr. Wie lange haben diese Beziehungen gehalten? Ja, meine längste Beziehung, die hat über ein Jahr gehalten, fast 1,5 Jahre. Mhm. Und meine letzte war jetzt 5 Monate. Ja, so bei diesen jüngeren Männern, sag ich mal, was vermisst du konkret? Versuch es mir noch genauer zu sagen. Was du meinst, bei einem Älteren zu finden? Es ist einfach diese Reife. Also ob es jetzt bei dem Lehrer konkret wirklich dieses Lehrer-Schüler ist und ob mich das daran so anmacht, das kann ich nicht mal sagen. Mhm. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, ja, dieser Intellekt, also ich habe das Gefühl, mir kann ein älterer Mann einfach viel mehr bieten in der Hinsicht, aber es ist trotzdem nicht so, dass ich ans Heiraten denke. Wobei du natürlich immer dann als wesentlich Jüngere in einer, ja, in einer Rolle, einer untergeordneten Rolle bist, weil du eben diese Erfahrung nicht zu bieten hast. Mhm. Das ist letztendlich ein ungleiches Verhältnis und das kann es kann funktionieren, aber in den seltensten Fällen. Weil du mit 40 hast du auch in der Regel ganz andere private Interessen als du mit 19. Ja, und das ist eben, wenn man das mal realistisch sieht, also angenommen, ich hätte tatsächlich eine Beziehung zu einem wesentlich älteren Mann. Mhm. Meine Freunde sind so alt wie ich und wir gehen auf Partys und wir sind albern und das würde halt einfach überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und dem bin ich mir ja auch auf jeden Fall bewusst. Und das ist ja auch gar nicht mein Anliegen. Mhm. Aber du bist halt jetzt, du bist verliebt und im Kopf schwirrt alles durcheinander. Ja. Du träumst von ihm. Denkt man sich auch im Kopf irgendwelche Sachen aus. Ganz viel Kitsch wahrscheinlich, ne? Ganz viel romantischer Kitsch. Ja. Was du mit ihm so machen könntest. Und hier sind Frühling, auf der Bank sitzen, Sonnenuntergang gucken. Ah, wie schön. Genau. Händchen und dann halten. Will man auch gar nicht realistisch sein, aber manchmal tut es auch einfach so weh. Hast du das von einer deiner Freundinnen erzählt? Ja, also ich habe mit einer Freundin tausche ich sowas aus. Also es war, wir haben ziemlich genau zur gleichen Zeit entdeckt, dass wir beide den Lehrer ganz interessant finden. Mhm. Aber bei ihr ist es auch immer nur bei diesem interessant finden geblieben. Und wenn wir ihn sehen, dann gucken wir uns gegenseitig an und lächeln und finden das witzig. Mhm. Aber sie weiß halt nicht, dass es bei mir wirklich irgendwie was tiefer gehen muss. Ach so, das heißt, du hast noch mit keinem so richtig ganz ehrlich, so wie gerade mit mir drüber gesprochen. Nein, noch nie. Ja. Ich weiß nicht, wenn... Also die Grundrichtung, die ich dir raten muss, Charlotte, ist, das runterzufahren. Weil du wahrscheinlich da in dein Unglück rennst. Ja, ich weiß. Und wenn es nun noch immer nächstes Jahr ist, dann... Und das wird ja auch noch schlimmer dann im Sommer, wenn ich mit ihnen da auf Exkursion bin. Ja, das ist wirklich unangenehm. Das kann man nicht mehr verhindern, dass du mit einem anderen Kurs fährst. Ach, oder irgendwie. Ich will es ja auch nicht. Du willst es nicht, ja. Ja, dann tu dir weh. Da musst du noch ein Jahr warten, bis du von der Schule bist. Ja. Weil dann kannst du alle Register ziehen nächstes Jahr, wenn du weg bist. Dann schreib ihm einen heißen Liebesbrief, aber vorher lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Es ist alles Quatsch. Ja. Ja, wirklich. Ich sag's dir wirklich ganz ehrlich, weil es ist so kompliziert und du bringst den Mann auch in eine solche Bredouille, wenn du ihm... Ich will ja... Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich ihn jetzt unbedingt erobern muss. Ich will wissen, ob sich das Kämpfen überhaupt lohnt. Ich glaube nein. Okay. Ich glaube nein. Es gibt sicher immer, wie in allen Lebenssituationen, Ausnahmen, aber ich glaube per se erstmal nein. Hm. Nicht mal nach dem Abi? Das weiß ich nicht. Da, das ist ja, ich will einfach wissen, aber... Ja gut, wenn du so lange warten kannst und dich zurückhalten kannst, dann steiger dich dann noch ein Jahr rein, verplemper noch ein Jahr deines Lebens und dann leg nächstes Jahr los. So kann man es sehen. Ja. Aber man kann auch sagen, okay, komm, ich finde den toll, ich schwärme für den, aber erstmal schminke. Also es ist ja auch nicht so, dass ich in der Zeit völlig liebesfremd, also völlig distanziert war von dem. Ich hatte in der Zeit ja auch einen Freund, also und den habe ich wirklich geliebt. Also ich fände eine sehr gute, ein Therapieversuch, vielleicht klappt es ja nicht, wenn du dich jetzt wirklich gezielt mal umgucken würdest und auf Männer suchen gingst und dich vielleicht auch auf einen einlässt, den du nett findest. Ja. Dann kannst du ja mal sehen, wenn das richtig einschlägt mit dem Neuen, garantiere ich dir, ist dieser Lehrer weg aus deinem Herz. Mhm. Vielleicht ist er aber auch nicht weg. Aber dann ist wieder ein halbes Jahr vergangen und dann ist nur noch ein halbes Jahr, bis du von der Schule gehst. Ja. Und dann, ich bin ja auch nicht blind vor Liebe. Vielleicht oder so. Ist er ja auch schwul. Kann ja, auch sein. Das glaube ich auch manchmal. Siehst du? Oh. Kann ja auch sein. Ja. Und gerade die schwulen Männer sind oft sehr, sehr zuvorkommend den Mädels gegenüber. Ja, genau. Ne? Das, und da das können war die, auch meine Theorie. Ja, und da können die Mädels sich dann schnell was einbilden, was überhaupt nicht so gemeint ist. Ja, also ich meine, das wird es natürlich wesentlich einfacher machen, wenn er schwul wäre. Dann könntest du dich eher damit arrangieren, dass es eben nicht geht. Ja, denke in dir doch einfach mal schwul. Das okay. wäre doch vielleicht ein ganz guter Trick erstmal. Ja. Charlotte, mach auf jeden Fall, leg den Rückwärtsgang ein. Ich glaube, es ist gut für dich und gut für den Typ. Und in einem Jahr, wenn du in einem Jahr immer noch brennst, na okay, dann ran an den Speck. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, vor mir ekeln sich alle. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von anderen eher gemieden werden, weil sie irgendetwas an sich haben oder meinen an sich zu haben oder vielleicht wirklich an sich haben, was andere nicht mögen. Und vielleicht ekeln die anderen sich nicht, aber ihr denkt, die ekeln sich. Also wer von euch hat ein sehr schlechtes Gefühl, was das Äußere anbelangt, vielleicht aufgrund einer Krankheit oder vielleicht aber auch wegen eines merkwürdigen Benehmens oder vielleicht sogar auch wegen eures Jobs, dass ihr sagt, die anderen ekeln sich vor mir. Wer von euch sagt das? Vor mir ekeln sich alle. Ich würde gerne mit euch drüber sprechen morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Markus, der ist 42. Hallo Markus. Guten Morgen. Guten Morgen Markus. Um was geht's? Also bei mir geht's um meine Augenerkrankung. Ja. Und die nennt sich Retinitis pigmentosa. Erklär mir mal diese Augenerkrankung. Das ist, da löst sich der Augenhintergrund auf. Das bedeutet, du erblindest allmählich? Richtig. Seit wann hast du diese Erkrankung? Also festgestellt wurde schon von Geburt an. Ja. Aber es wurde ab dem 30. Lebensjahr. Mhm. Wurde es erst festgestellt. Also festgestellt ist zu viel gesagt. Ich wurde... Hast du es bemerkt? Ja. Ja. Jetzt bist du 42. Wie viel kannst du noch sehen? Ich habe noch einen Sehrest und habe jetzt begonnen mit einem Stocktraining, also Langstocktraining. Ja, also diese weißen Stöcke, mit denen sehbehinderte Menschen gehen. Ja. Richtig, ja. Du hast noch einen Sehrest. Wie kann ich mir das vorstellen? Siehst du grau, verschwommen, Umrisse oder wie? Also ich sehe nur noch, kann ich jetzt nicht so richtig erklären. Hast du den Fernseher an im Moment? Ja. Kannst du mich im Fernseher erkennen? Ja. Das schon? Wenn ich ganz dicht davor sitze, schon, ja. Ah ja. Aber es wird von Jahr zu Jahr weniger. Ja. Und daher auch jetzt das Training mit dem Gehstock. Genau. Wie trainiert man das eigentlich? Ja, also ich habe heute zum Beispiel so ein Ampeltraining gemacht, Ampelkreuzung überqueren und so. Da hilft dir der Stock ja auch wenig. Die klicken immer so, die Ampel, ne? Daran hört man das, ob die grün ist oder rot oder wie. Ja, das hört man schon, aber man kann da drunter fassen an diesen Ampelkreuzungen. Hm. Da kann man drunter fassen und dann spürt man so eine Vibration. Ach so, an diesen sind so Kästchen meistens, ne, die an den Ampeln angepappt sind. Genau, ja. Und dieser große weiße Stock, der hat ja eigentlich, der kann dir ja nur signalisieren, da kommt ein Bordstein, da ist ein Pfahl oder irgend sowas. Richtig, ja. Mhm. Und das ist jetzt mein Problem, dass ich eben mit 42 ist man ja noch nicht so alt. Mhm. Und da habe ich jetzt das Problem, dass ich mich gegen diesen weißen Schock wehre. Mhm. Innerlich. Verstehe. Irgendwie. Weil du es auch noch nicht so richtig akzeptieren kannst. Richtig, ja. Ja. Mhm. Brauchtest du ihn denn zurzeit schon? Normalerweise schon. Ja, also es wäre wär schon besser für dich. Du könntest sicherer auf der Straße gehen, wenn du das Ding hättest. Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ich wehre mich dagegen. Also ich habe da eine innere Abwehr. Mhm. Ich kann nicht wirklich damit umgehen. Lebst du alleine? Ja. Ja. Musst du denn zu Hause nicht auch alles irgendwie allmählich umbauen in der Wohnung? Ja, doch. Aber ich habe da meine... Ich habe mal so, weiß ich nicht, so Theorien entwickelt, dass ich mich dagegen irgendwie, habe ich wirklich eine Abwehr dagegen. Ne? Ja, aber du hast du schon irgendwas umgeändert in der Wohnung, dass du besser zurechtkommst? Ich habe jetzt eine Einzimmerwohnung und Ach so, geht's ja. eigentlich. Ne? Da geht's ja, also, ja. Bist du schon Frührentner? Ja, ja. Seit 2000, ja. Ja. Freundin irgendwie oder... Solo. Nein, also ich bin geschieden mittlerweile, ja? Weil meine Frau auch nicht damit umgehen konnte. Und das ist wirklich schwer für mich im Moment. Seit wann bist du geschieden? Seit 2000. Ach so. Aber da ging es dir ja noch ganz gut, 2000 wahrscheinlich. Ja. Was das Sehen anbelangt. Und trotzdem konnte deine Frau damit nicht umgehen? Nee, die hat sich dagegen gewehrt, dass dieses Problem halt besteht. Ach. Und jetzt weiß ich wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber nochmal gefragt, 2000, das ist 10 Jahre her. Ich gehe davon aus, dass du da noch ganz ordentlich sehen konntest. Ja, ich habe auch noch Fußball gespielt und Billard gespielt und all so eine Sachen. Ja. Und jetzt mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich... Ja, ja, aber trotzdem... Mit diesem Blindenstocktraining jetzt ist mir erst... Ja, verstehe. Nicht bewusst geworden. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass deine Frau dich dann damals schon verlassen hat wegen der Erkrankung. Wundert mich. Ja. Oder waren da noch andere Sachen im Busch? Nee. Also. Wie lange wart ihr denn vorher verheiratet gewesen? 4 Jahre. 4 Jahre. Kinder? Keine Kinder. Aber dein großes Problem ist, dass du es nicht akzeptierst, dass es so ist, wie es ist. Und entsprechend auch den Stock nicht benutzen möchtest. Richtig, ja. Was sind denn das für Prognosen eigentlich? Wann ist das Augenlicht ganz weg? Na, also diese Prognosen kann man nicht stellen, weil das kann morgen vorbei sein, kann aber auch erst in 10 Jahren sein. Ach so, das kann auch plötzlich sein. Ja, ja. Umso wichtiger ist es ja, dass du solche Sachen trainierst. Jetzt, ja. Jetzt, wo du noch ein bisschen gucken kannst. Na klar, da bin ich jetzt bei. Aber ich wehre mich irgendwie dagegen, weil ich ja noch einen Sehrest habe. Und ja, aber vielleicht richtig, ja? Ja, ich habe richtig Probleme damit, jetzt hier mit einem weißen Schock durch die Gegend zu rennen und so. Habe ich verstanden. Aber weißt du, Markus, das finde ich so entscheidend, was du gerade gesagt hast, dass das auch von heute auf morgen passieren kann, dass das Augenlicht ganz weg ist. Da müsstest du dich vielleicht noch mehr überzeugen, wie sinnvoll das ist mit dem weißen Stock. Man muss sich dessen ja nicht schämen, weiß Gott nicht. Ja gut, aber das ist in meinem Alter vielleicht ein Problem. Ja, und was meinst du, wie viele auch ganz junge Menschen es gibt, die nicht sehen können und mit dem weißen Stock gehen oder mit einem blinden Hund gehen und damit auch gut zurechtkommen? Also letztendlich geht es ja darum, dass du gut dann durch die Welt kommst. Du machst das ja für dich. Ja, natürlich mache ich das für mich. Dass da jetzt so eine Hemmschwelle da ist, kann glaube ich jeder verstehen. Aber vielleicht muss man dann doch dagegen angehen. Weil ein Zurück gibt es ja offensichtlich nicht mehr. Es gibt keine Heilung dieser Krankheit. Eben. Und das ist genau mein Problem. Deswegen hört mich jetzt vielleicht auch ein bisschen betrunken an und so. Aber ich habe da wirklich ein Problem mit. Du sagst, du hörst dich betrunken an. Trinkst du auch? Ja. Ach so. Ja, seit 5 Jahren ungefähr. Ach du je. Weil du mit dieser Erkrankung nicht umgehen kannst? Ja. Weil du Angst hast vor allem, was kommt? Ich habe Angst vor der Zukunft, ja. Verstehe. Hast du jetzt vor unserem Gespräch auch einen gezischt? Ja, klar. Ja. Wie viel denn? Ich hab's nicht mehr erzählt jetzt. Bier, Wein, Schnäpse? Alles durcheinander. Jeden Tag? Ja. Mensch, Junge. Ist dir klar, dass du dir da gerade noch ein großes Problem baust? Ja, natürlich ist mir klar. Du hast ja schon, das ist ja schon ein großes Problem genug mit deinen Augen. Ja, natürlich. Wenn du jetzt auch noch in eine schwere Alkoholsucht fällst, und ich habe fast die Sorge, du bist schon drin. Das würde ich jetzt noch nicht so sehen, aber... Das sagen viele. Ja, klar. Seit wie viel? Das Problem ist, ich bin ja vor 10 Jahren aus meinem Beruf auch rausgerissen worden und... Ja, ich will das ja gar nicht kleinreden. Ich glaube das ja auch, dass das alles schrecklich und schockierend ist. Aber du bist auf dem falschen Weg im Moment. Du sagst mir, dass du seit 5 Jahren trinkst. Ja. Wenn du so durchschnittlich sagen würdest, wie viel trinkst du am Tag? Boah, also, wenn ich jetzt ein Bier ausdrücken würde, würde ich mal sagen, so 10 Flaschen am Tag auf jeden Fall. Bier? Ja. Und das schon seit 5 Jahren oder in der letzten Zeit mehr geworden? Ist schon mehr geworden, ja. Und das ist die Gefahr, dass es nämlich immer mehr wird. Ja. Du bist ja fast den ganzen Tag dann irgendwie immer so ein bisschen angeschickert, ne? Oder? Ja klar, das behindert mich natürlich jetzt auch mehr mit Training, ne? Das wollte ich gerade sagen. Boah, da musst du jetzt die Notbremse ziehen, Markus. Hast du denn einmal in diesen 5 Jahren versucht, den Alkohol ganz wegzulassen? Das Problem ist halt, dass ich, wie gesagt, aus meinem Beruf rausgerissen wurde und jetzt, Gott sei Dank bin ich Musiker. Und das macht es natürlich nicht einfacher, ne? Die Frage war gewesen, ob du es in diesen 5 Jahren mal versucht hast, ganz von dem Alkohol wegzukommen. Nicht wirklich. Dann kannst du es auch nicht. Weil ich auch sozial irgendwie abgebunden bin. Ich weiß nicht. Also du bist auch einsam und alleine? Ja. Du sagst, du bist Musiker. Was machst denn du musikermäßig? Ich mache Blues- und Jazzmusik. Da kann ich mich relativ gut noch konzentrieren, aber... Du spielst ein Instrument? Ja, ich bin Schlagzeuger. Ja. Schlagzeuger? Ja. Und kannst in dieser Einzimmerwohnung auch Schlagzeug spielen? Nee, natürlich nicht. Wo denn? Das mache ich im Übungsraum, aber das ist einfach so, dass ich, wenn ich aus dem Übungsraum rauskomme, dann bin ich wieder alleine. Hast du da Kumpels, mit denen du Musik machen kannst? Ja, schon. Ja, schon. Aber... Ich frage dich deshalb so genau, weil ich das ein tolles Hobby finde und einen tollen Strohhalm ist das auch für dich. Das ist ein Segen, dass du so ein Hobby hast. Daraus kannst du viel machen, vielleicht rettet dich dieses Hobby auch. Ich sag dir jetzt mal in aller Klarheit, ich mache mir große Sorgen um dich. Ich glaube, dass du ein Alkoholiker bist. Ich glaube, wenn du so weitermachst, hängst du komplett in der Gosse bald, alkoholmäßig. Das sagen mir meine Freunde auch immer, ja. So. Du akzeptierst dein Blindwerden nicht dadurch, indem du die Pulle an den Hals tust. Hältst, ja, genau. Aber es macht es einfacher. Ja, aber nur kurzfristig. Ja, logisch. Nur kurzfristig. Du bist erst 42 Jahre alt. Tja. Willst du die nächste Zeit deines Lebens blind und Alkoholiker sein? Komplett versoffen in deinem Zimmer rumhängen? Vielleicht gar nicht mehr irgendwann Schlagzeug spielen können? Ja, aber ich weiß nicht, ob das einfacher macht jetzt. Bitte? Ich weiß nicht, ob das es einfacher macht jetzt. Was? Wenn ja, dieses Denken jetzt, dass ich nicht Alkoholiker und Markus, blind sein will. Das musst du dir so klar vor Augen halten, um für dich eine Kehrtwende zu finden. Du denkst da nicht richtig klar drüber nach. Du lässt dich einfach gehen im Moment und rutscht deshalb immer mehr ab. Das stimmt, ja. Weißt du, was ich dir dringend empfehle? Eine therapeutische Betreuung. Zum einen, um vom Alkohol wegzukommen, zum anderen, um auch ein bisschen stabiler zu werden. Vielleicht auch zu lernen, in dieser therapeutischen Betreuung noch mehr aus deinem Hobby zu machen. Wie gesagt, ich glaube, das könnte deine Rettung sein, die Musik. Ich bin eigentlich ein ganz guter Schlagzeuger. So. Ich habe schon ganz gute Kontakte, ja. Aber ich verheimliche meine Alkoholsucht, so. Wie du das nennst. Das und bald werden die Leute das merken, wenn sie es nicht schon längst gemerkt haben. Und bald wirst du auch kein guter Schlagzeuger mehr sein, weil du besoffen gar nicht mehr gut Schlagzeugen spielen kannst. Ja, das stimmt schon, ja. So, jetzt rufen wir dich zurück. Ich habe eine sehr nette Psychologin heute Nacht hier im Hintergrund, die heißt Sabine. Mit dir redest du, das möchte ich bitte. Okay. Es geht um deine Alkoholsucht, es geht aber auch darum, dass du ein stabilerer Mensch wirst und somit dann auch akzeptieren kannst, was mit deiner Augenerkrankung los ist. Damit du auch selbst mit der Beeinträchtigung in Zukunft ein schönes Leben führen kannst. Das muss doch dein Ziel sein. Ja, klar ist das mein Ziel. Ich habe jetzt zum Beispiel auch am Freitag, also kommenden Freitag, habe ich einen Termin mit dem ZDF. Die machen da so eine Dokumentation für volle Kanne, heißt es, glaube ich, die Sendung. Und da reiße ich mich dann schon zusammen. Ja. Ja. Das Problem ist einfach nur, dass ich nach außen immer der Starke sein will. Ja. Aber wer das will, bricht irgendwann zusammen. Ja. Ist so. Markus, wir rufen dich jetzt zurück. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von uns zurückgerufen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und du musst für dich die Entscheidung treffen. Ja. Du musst es tun. Alles Werde Gute. Ich versuchen. Alles und Liebe, alles Gute. Alles Gute noch für die Steffi, die vorhin angerufen hat mit ihrem Papa da. Sehr nett von dir, dass du sagst. Ja. Die Steffi wird zuhören und sich freuen, ja. Alles klar. Alles Gute, Markus, wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Und um 1.51 Uhr geht's weiter mit der Beate, die ist 45. Hallo Beate. Ja, hallo Domian. Hallo Beate. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich bin seit 24 Jahren verheiratet. Mhm. War wie jedes Jahr hier im Ruhrpott auf Altweiberfastnacht. Mhm. Und wurde von einem netten Mann wach geküsst. wach geküsst. Ja. Das heißt, du lagst in einem tiefen Dornröschenschlaf? Könnte man sagen, ja. In 24 Ehe mit meinem Mann. Da hat dich ein fremder Mann wach geküsst. Ja. Der hat die Beate einfach geküsst. Ja, einfach so. Also das war jetzt keine Knutscherei oder was man so Altweiber so erlebt. Ja, aber es war schon ein richtiges Küssen mit Zunge, mit allem drum und dran. Nein. Nein. Nein. Einfach nur so. Ja, so etwas länger, aber ohne Zunge. Ohne Zunge? Was? Ja, wenn du so dänst und alles, ja. Ja, weil, was wurde jetzt aus diesem wachgeküsst sein? Ja, wir haben so einen Moment gequatscht und zwar die Musik war so laut, also man konnte ja kein also, Wort verstehen. Ja, dann hat er mir also einfach also Kärtchen in der Hand gedrückt mit seinem Telefonnummer. Ja, war er verkleidet oder? Ja, ja. Aber du konntest sein Gesicht erkennen? Ja, doch, doch. Also doch. Er gefiel dir schon auch? Ja. Ja? Ja. Okay. Gibt schönere, aber war okay? Nein. Also der war schon attraktiv. Okay. Doch, so, doch. Du hast das Kärtchen in der Hand gehabt. Ja, genau. Du kamst dir vor wie ein Märchen. Ja, genau so. Also das war, der Kuss, der war so anders, ja. Den ich ja seit 24 Jahren gekannt habe. Ja. Dass ich gedacht habe, Mann, ja, was soll das denn erstmal, weil ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Naja. Und ja, eigentlich gar nicht so unglücklich verheiratet. So, ja, und jetzt hast du dieses Kärtchen in der Hand. Hast du ihn angerufen? Ja. Was ist daraus geworden bis heute? Tja, wir treffen uns. Ihr trefft euch? Regelmäßig? Ja. Nur unregel. Wie oft hast du ihn schon gesehen? Seitdem? Ja. Also mal einmal in der Woche, dann wieder haben wir ein bisschen länger, da ich ja also Schichtdienst habe, also können wir uns nicht regelmäßig sehen. Aber dann schon doch einige Male seitdem. Doch, doch, ja. Und ja. Mittlerweile wurde auch schon mit Zunge geküsst. Oh ja. Oh, oh, oh ja. Und mehr auch schon. Und mehr auch schon, ja. Und du empfindest das als sehr schön? Ich empfinde das als... wundervoll. Also wundervoll. Das heißt, ja. dann gehe ich davon aus, dass in diesen 24 Jahren Ehe war das nicht so der Reißer. Nee, ich glaube nicht. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe meinen Mann kennengelernt. Also du hörst ja, ich bin keine gebürtige Deutsche. Nein, du hast ein osteuropäisches Dialekt. Kann das sein? Ja, ganz genau. Woher ja, kommst du? Richtig. aus Polen. Aus Polen, ah ja, ja. Und eigentlich, ja, mit Jungs hat man natürlich rumgeknutscht und solche Sachen gemacht. Ja. Und dann habe ich ja mal also meinen Mann kennengelernt und da war ich ja 21 Jahre alt. Mhm. So, und dann haben wir geheiratet und Kinder bekommen und ich meine, das war nicht so schlecht. Eigentlich hat erfüllt mehr oder weniger, also auch meine Bedürfnisse. Also war so normal alles. So normal, genau. Mhm, ja. Ja, und jetzt auf einmal habe ich jemanden kennengelernt, der... Wo alles nicht mehr normal ist, sondern viel schöner als normal. Nee. Viel besser als normal. Richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch normal ticke dabei. Bist du denn in diesen Mann, in diesen neuen Mann verliebt? Oder ist ich glaube schon. Du glaubst schon. Mhm. Ist er auch verheiratet? Nein. Nein. Nein, er ist Single. Er ist Single. Er hat zwar Beziehungen, ja, er hat zwar Beziehungen gehabt, ist er so in deinem... Ja, in deinem, er ist Single. Er ist Single. Und so ungefähr in deinem Alter? Ein paar Jahre jünger. Ja. Oder? Also, ja. Ja, das macht ja nichts. 40, also jetzt nicht also 25 oder so. Du blühst ja jetzt richtig auf. Genau. Merkt dein Mann das nicht, dass du jetzt wirklich irgendwie ganz anders drauf bist? Ich weiß es nicht. Also, weil, ich muss ehrlich sagen, also, bevor also diese ganze Geschichte anfing, ich habe ein bisschen also mit meinen Magenproblemen und dadurch habe ich ja auch ziemlich abgenommen. Mhm. Und dann habe ich ja so abgenommen, dass ich ja mehr viele neue Klamotten bräuchte und das hat mein Mann natürlich auch verständlich. Frauen wollen sich ja auch kleiden, da habe ich ja kein Problem. Und ich denke mal, also deswegen, also fällt ihm das gar nicht ach so. Auf. Mhm. Ihr habt Kinder. Wie alt sind die Kinder? Oh, erwachsen. Also mittlerweile 24 und 22, ach so. Ja. Wie würdest du dein Gefühl zu deinem Mann beschreiben? Jetzt. Jetzt, genau. Wie kann ich das sagen? Also meine Ehe, die ist ja gar nicht schlecht gelaufen, habe ich ja gesagt. Wobei mein Mann ist ja sehr rechthaberisch. Ja. Er muss ja alles unter Kontrolle haben. Ja. Ob er mich kontrolliert, eigentlich nicht. Er hat auch Vertrauen. Also seit 24 Jahren hat sich ja nicht von meiner Seite irgendwie was getan, wo... Also Mann ist rechthaberisch. Die Ehe ist ganz gut gelaufen. es klingt ja so ein bisschen doof. Wie kann ich das... Zu negativ. Rechthaberisch nicht, aber ja. Könnte man sagen, dass ihr zumindest so gute Freunde seid, gute Kameraden seid, du und dein Mann? Noch nicht mal, glaube ich. Das ist natürlich hart. Mensch, Beate, weißt du, dass ich dir eigentlich gratulieren muss, dass der Prinz da gekommen ist und dich wachgeküsst hat? Das ist doch wunderbar. Also die Ehe, die Kinder sind aus dem Haus. Die Ehe war okay, aber jetzt ist es einfach nicht mehr der Bringer. Du bist dabei, dich in einen anderen Mann zu verlieben. Mensch, dann verlieb dich auch. Und lass dich voll rein, ein auf diese neue Sache. Aber dann musst du natürlich auch reinen Tisch mit deinem Mann machen. Ja. Das ist schwer. Ja, das wird schwer. Ja, das glaube ich. Wie ist das denn das? Der Neue, drängt der dich so ein bisschen? Möchte der auch gerne mit dir eine richtige Beziehung haben? Er sagte, wenn die Umstände wären also anders, würde er viel mehr mit mir anfangen wollen. Glaubst du, dass er auch so in dich verliebt ist wie du in ihn? Oder bist du eher so ein Sexhäschen für ihn? Genau, da habe ich ja so ein bisschen ja noch Bedenken. Ja, Bedenken, ja. Mhm. Ach so, ja, das ist natürlich dann besonders schwer. Es kann sein, dass du anders oder vielleicht intensiver empfindest als er. Mag ja auch sein. Also, aber trotzdem. Obwohl, ja, was er so sagt und erzählt, also ja... Weißt du, ich will dir was sagen. Dass ich einfach skeptisch bin, weil ich das nicht kenne. Das habe ich bis jetzt nicht gekannt. Okay, du kannst auch skeptisch sein. Aber weißt du, selbst auf die Gefahr hin, dass das als Langzeitbeziehung nicht funktioniert mit dem Neuen, finde ich, solltest du dich darauf einlassen. Du bist der Ehe müde, so ein Gefühl habe ich. Das war es jetzt. Du erlebst was Neues. dann erlebe es, nimm es mit, was du kriegen kannst. Wenn es zu einer neuen, tollen Beziehung wird, umso besser. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dann hast du aber eine tolle Liebesaffäre einfach erlebt. Ja, so habe ich mir auch so, habe ich eigentlich auch so gedacht. Ja. Ich denke mal, ich wollte jetzt irgendwie so wissen, ich weiß nicht, Bestätigung kann man ja das ja, nicht nennen. Aber es ist ganz klar meine Meinung. Beate, ich muss aber Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja, aber ich habe das Wichtigste gesagt. Ich habe wirklich das Wichtigste gesagt. Alles Gute wünsche ich dir, gute Entscheidung. Ja, danke. Tschüss. Und dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. In der Technik Patricia Unger heute Nacht und unser Thema morgen heißt vor mir ekeln sich alle. Wer ekelt sich vor euch? Wenn ihr morgen mit mir reden wollt, meldet euch ab 0 Uhr, um 1 sind wir wieder da. Gut.